Modelltest 2. Trauer der Linguisten. Das Sprachensterben. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen in jedem Wäldchen und an jeder Flussbiegung der Erde ein anderes verbales Verständigungssystem herrschte. Vor etwa 15.000 Jahren hat die Welt den Höhepunkt sprachlicher Vielfalt erlebt. Die damals lebenden 10 Millionen Menschen hatten, so schätzt man, ungefähr 10.000 bis 15.000 Sprachen zur Verfügung. Die Sprachgemeinschaften bestanden aus kleinen Gruppen von etwa 600 Menschen, die von anderen abgeschirmt gelebt haben. Nachdem der Mensch sesshaft geworden war, reduzierte sich die Sprachenvielfalt zunächst im Schneckentempo. Erst im letzten Jahrtausend beschleunigte sich dieser Vorgang und hat dramatische Ausmaße angenommen. Allein in den vergangenen 500 Jahren sind mehr als 1000 Sprachen ausradiert worden. Verantwortlich dafür waren vor allem die imperialen Eroberungszüge Europas in Amerika und Afrika. Hunderte von Sprachen fielen den Kolonisationsbewegungen und ihren Völkermorden zum Opfer. Und heute, wo die Bevölkerungszahlen so hoch wie nie sind, gehen die synchronen Sprachen immer weiter zurück. Genaue Zahlen gibt es nicht, denn in entlegenen Gebieten der Welt ist die Sprachsituation unübersichtlich. Sprachforscher haben sich auf die Zahl von 6.000 geeinigt. Auch für deren Überlebensfähigkeit gibt es divergierende Vorhersagen. Einige Linguisten halten eine 50-prozentige Sterbeziffer dieser Sprachen für wahrscheinlich. Danach würden ohne Gegensteuerung im Jahr 2100 nur noch 3000 Sprachen existieren. Pessimistische Prognosen gehen sogar von 90% Verlust aus. Das würde bedeuten, dass in 100 Jahren nur noch 600 Sprachen überlebt hätten. Linguisten sind um diese Entwicklung besorgt. Repräsentiert doch jede Sprache einen Mosaikstein der menschlichen Kultur, menschlicher Erfahrung und überlieferten Wissens. Schon der Philosoph Wilhelm von Humboldt, der sich selbst mit Sanskrit, Ägyptisch, Koptisch, Chinesisch und Japanisch befasste, vertrat die Ansicht, in jeder einzelnen Sprache komme eine ganz bestimmte Weltsicht zum Ausdruck. Nach seinen Worten ist deshalb der Niedergang der Sprachenvielfalt gleichbedeutend mit dem Verlust an Kulturvielfalt und an Perspektiven, unsere Welt und unser Dasein zu begreifen. Ein berühmtes Beispiel stammt aus einer Eskimo-Sprache, die 60 verschiedene Ausdrücke für Schnee hat. Rieselnder, körniger, klumpender, frisch gefallener, tauender Schnee und so weiter. Sprache ist aber auch ein Element der Identität und schafft soziale Verbindlichkeiten. Wem seine Sprache gewaltsam oder subtil weggenommen wird, der verliert seine Identität. Gründe für das Sprachensterben sind vielfältig. Zunächst und ganz banal zieht der physische Tod einer Sprachgemeinschaft natürlich auch den Tod der jeweiligen Volkssprache nach sich, unabhängig davon, ob es sich dabei um Naturkatastrophen, um Kriege oder Genozide handelt. Daneben gibt es das Phänomen der kulturellen Anpassung an dominante Kulturen. Das ist etwa nach Kriegen der Fall, wenn eine Siegermacht die bodenständige Sprachkultur einer besiegten Sprachgemeinschaft verdrängt oder wenn die ansässige Bevölkerung freiwillig, aufgrund etwa von politischem Druck oder aufgrund sozialer oder ökonomischer Vorteile, die fremde Sprache annimmt. Das Vordringen des Spanischen und Portugiesischen in Südamerika, des Swahili in großen Teilen Ostafrikas oder des Englischen und Angloamerikanischen fast überall auf der Welt sind Beispiele dafür. Immer wieder wird auch auf die globale, sprachnivellierende Rolle des Fernsehens und anderer Massenmedien hingewiesen, die Ausdruck und Folge einer weltweit sich annähernden Lebensführung sind. Zwangsläufig müssen heute Menschen, die international agieren wollen, zweisprachig sein. Unbestritten ist Englisch weltweit eine Lingua franca, eine Verkehrssprache, die neben der Muttersprache beherrscht werden sollte. Sprachforscher können wohl kaum den Prozess zurückgehender Sprachenvielfalt aufhalten, aber sie können retten, was zu retten ist. Zwei Projekte sollen hier genannt werden, von denen eins mit analoger, das andere hingegen hauptsächlich mit digitaler Konservierung arbeitet. Beim ersten Projekt fördert die Volkswagen-Stiftung die Initiative Dokumentation bedrohter Sprachen. Mit Rekorder, Videokamera, Fotoapparat und Notizblock machen sich die Wissenschaftler zu ihren Feldforschungen auf den Weg in abgelegene Regionen der Welt. Der akustischen Konservierung kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung zu, denn viele Sprachen sind noch gar nicht verschriftlicht. Die Aufzeichnungen, die in einem elektronischen Archiv gespeichert werden, drängen, denn von manchen Sprachen gibt es nur noch vereinzelte Sprecher. Im zweiten, dem sogenannten Rosetta-Projekt, arbeiten Wissenschaftler hauptsächlich als Redakteure, denn die kooperierenden Sprecher einer Sprache stellen ihre Einträge nach vorgegebenen Kategorien selbst zur Verfügung. Das Material, das von den Sprechern kommt, besteht aus Textbeispielen in schriftlicher und akustischer Form, aber auch aus sprachanalytischem Material wie etwa grammatischen Beschreibungen. Der Name des Projekts stammt übrigens von dem gleichnamigen Stein, der bei dem Ägyptenfeldzug Napoleons gefunden wurde. Diese etwa 1000 Jahre alte Tafel aus Basalt kann als das älteste sprachkontrastive Zeugnis gelten, denn auf ihr war ein gleichlautender Text in drei Sprachen eingraviert. In Demotisch, der ägyptischen Umgangssprache, in Griechisch und in Gestalt des sakralen Ägyptisch, den Hieroglyphen. Durch diesen Fund gelang es im 19. Jahrhundert, das Geheimnis der ägyptischen Bilderschrift zu lüften. Die Initiatoren des Rosetta-Projekts denken allerdings auch über eine andere Entwicklung nach, über die Haltbarkeit des elektronischen Datenträgermaterials und über die Lesbarkeit digitalisierter Informationen. Bei der rasanten und unvorhersehbaren Entwicklung der Computersysteme kann man nämlich nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass unsere Nachkommen die Hardware zur Verfügung haben, um heute digitalisierte Daten zu dekodieren. Zur dauerhaften Speicherung des Basistextes der jüdischen und christlichen Religion haben die Rosetta-Wissenschaftler deshalb ganz besonderes Speichermaterial und eine analoge Konservierungsmethode gewählt. In eine Nickeldiskette wird mit einem Laserstrahl das erste Kapitel der Bibel in 1000 verschiedenen Sprachen eingeätzt. Dieser analoge Textkorpus wird auch noch in 100 Jahren lesbar sein, denn dazu braucht man dann nur ein stark vergrößerndes Mikroskop. So würde sich, falls alle anderen Aufzeichnungssysteme versagen, der Kreis schließen und am Ende stünde der Anfang. Denn bekanntlich handelt das erste Kapitel der Bibel, das erste Buch Mose, von der Erschaffung der Welt.